Hello, hello, friends. Hallo, hallo Freunde. Today we are going to talk about Heute reden wir über das Thema Don't be distracted with the things of this world. Lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken. I mean, that's a very interesting subject. Ein sehr interessantes Thema. First of all, what is this world and what are the things of this world? Was ist diese Welt und was sind die Dinge dieser Welt? Think about what the Bible says in 1 John 2:15. Was sagt die Bibel in 1. Johannes 2:15? Do you know what it says? Weißt du, was dort steht? Do not love the world, hab nicht lieb die Welt, nor the things of this world, noch die Dinge dieser Welt. Because otherwise the love of the Father is not in you. Denn sonst ist die Liebe des Vaters nicht in euch. So Daniel, Daniel, you love this new T-shirt? Liebst du dieses neue T-Shirt? Não sei, deveria. Não, eu não gosto das coisas materiais. This is a T-shirt that's been produced by someone in this world. Dieses T-Shirt hat jemand in dieser Welt hergestellt. It's a thing. Es ist eine Sache, ein Ding. So if he loves this T-shirt, then the love of the Father is not in him. Wenn er also dieses T-Shirt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. For his birthday. Zu seinem Geburtstag. I wanted to treat myself. Wollte ich mir selbst etwas gönnen. I realized that I spent 5 years together with Daniel. Ich realisierte, dass ich schon seit 5 Jahren mit Daniel zusammenarbeite. Lives in my house. Er wohnt in meinem Haus. Always with me. Er ist immer bei mir. I never have time with him. Ich verbringe nie Zeit mit ihm. You think what? You never have time with him? You're always together with him. Du hast nie Zeit mit ihm. Ihr seid doch immer zusammen. You're working. Wir arbeiten. You know, I really suddenly realized we actually have very little, just actually time. Ich realisierte, dass wir eigentlich sehr wenig Zeit miteinander verbringen. Now, I enjoy working with him. Ich genieße es, mit ihm zu arbeiten. Maybe it's because our work doesn't feel like work. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Arbeit sich nicht wie Arbeit anfühlt. For me, it doesn't feel like work. Ich empfinde es nicht als Arbeit. Sometimes it's tiring, but it's fun. Manchmal ist es anstrengend, aber es macht Spaß. But I thought, you know, I just want to have an evening just with him, not talking about work. Ich wollte nur einen Abend mit ihm verbringen, ohne über Arbeit zu sprechen. Managed not talking about work the whole evening? Just a little bit. I've been talking a little bit about work. Falamos um pouquinho de trabalho. Mas não muito. Mostly enjoy each other. Wir haben es miteinander genossen. So I took him to a nice Japanese restaurant that has actually 2 Michelin stars. Ich ging mit Daniel in ein nettes japanisches Restaurant, das sogar 2 Michelin-Sterne hat. It was a really, really nice evening. Wir hatten einen wirklich schönen Abend. So look. Schau. Does this what the Bible mean? Ist es das, was die Bibel damit meint? Do not love the world or the things of the world? Du sollst weder die Welt noch die Dinge der Welt lieben. I mean, a nice restaurant, that's a thing of the world, isn't it? Ein nettes Restaurant, das ist doch etwas Weltliches, oder? Well, then what can you love and what can you not love? Was darfst du lieben und was nicht? Wir reden hier über, lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken. Now, we get very confused unless we understand what world means. Wir sind sehr verwirrt, wenn wir nicht verstehen, was Welt bedeutet. That's the first thing. Das ist das Erste. You know, unfortunately, when we speak in our language, we have one word, and that's world. Leider haben wir in unserer Sprache nur ein Wort dafür, das heißt Welt. But in the Greek there are different words for world. Im Griechischen gibt es unterschiedliche Wörter für das Wort Welt. You know, there is this visible world. Es gibt die sichtbare Welt. Like that food is part of this visible world. Zum Beispiel die Nahrungsmittel sind ein Teil dieser sichtbaren Welt. T-shirt has been made by this visible world. Das T-Shirt wurde von der sichtbaren Welt gemacht. But that's not what the Bible is talking about. Aber davon spricht die Bibel nicht. The Bible is talking about the system called world. Die Bibel spricht vom System, das Welt genannt wird. Well, I will use another word that makes it more understandable. Ich benutze ein anderes Wort, um es verständlicher zu machen. The kingdom. Das Reich. You know, there are 2 kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of darkness. Es gibt 2 Reiche, das Reich Gottes und das Reich der Finsternis. The kingdom of darkness is also what we call the kingdom of this world. Das Reich der Finsternis ist auch das, was wir das Reich dieser Welt nennen. Darkness rules. Wo Dunkelheit regiert. So when I say don't be distracted by the things of this world, wenn ich sage, lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken, I'm not talking about what religion has told us. Spreche ich nicht davon, was unsere Religion beigebracht hat. Play soccer is of this world, so Christians can't play soccer. Fußball spielen ist weltlich, also dürfen Christen keinen Fußball spielen. Beer is of this world, so Christians can't drink beer. Bier zu trinken ist weltlich, also dürfen Christen kein Bier trinken. Married is of this world, so a Catholic priest cannot get married. Heiraten ist weltlich, also darf ein katholischer Priester nicht heiraten. No, we are not talking about this world in as just this visible world that's around us. Nein, wir reden nicht über diese Welt als die sichtbare Welt, die uns umgibt. We're talking about a kingdom that is influenced and ruled by the devil through people. Wir reden über das Reich, das vom Teufel durch die Menschen beeinflusst und regiert wird. Remember that. Denke daran. So when the Bible says don't love this world, the Bible is saying don't love the system of this world. Wenn die Bibel sagt, liebt nicht diese Welt, meint die Bibel, dass du das System dieser Welt nicht lieben sollst. Because the system of this world is controlled by people who are influenced by the devil. It's this simple. Das System dieser Welt wird von Menschen kontrolliert, die unter dem Einfluss des Teufels stehen. So einfach. So look. Schau mal. Is the cell phone a worldly thing? Ist dieses Handy eine weltliche Sache? Well, it can be, but it doesn't have to be. Nun, das könnte sein, muss aber nicht. Who invented the cell phone? Did a Christian invent it? Wer erfand das Mobiltelefon? War das ein Christ? Mine is an Apple, an iPhone. Meines ist ein Apple, ein iPhone. Well, the inventor of the Apple is, as far as I know, not been a Christian. So viel ich weiß, war der Gründer von Apple kein Christ. So does this make this a worldly thing? Ist es deshalb etwas Weltliches? No. Nein. It's an instrument of technology that is very good for us to use. Es ist ein technisches Instrument, das wir sehr gut gebrauchen können. Think about this. Denk mal darüber nach. How does this system called world use this thing, an iPhone? Wie nutzt das System namens Welt dieses Gerät, ein iPhone? That's the big question. Das ist die große Frage. When the Bible says don't love the world nor the things of this world, it doesn't mean that you can't enjoy the things that are in this world. Wenn die Bibel sagt, liebt nicht die Welt noch die Dinge dieser Welt, bedeutet das nicht, dass du nicht an den Dingen dieser Welt dich erfreuen darfst. Remember, erinnere dich. Jesus told his disciples that we are in this world, but we are not of this world, of this system. Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt, nicht diesem System zugehörig sind. Paul told the Corinthians in the first letter in the second chapter. Paulus sagte den Korinthern im ersten Brief im zweiten Kapitel, that also he said he doesn't mean that otherwise we would have to go out of this world. Er hat es zwar gesagt, aber nicht gemeint, sonst müssten wir ja diese Welt verlassen. So we are not supposed to leave this world. Wir sollen diese Welt nicht verlassen. We are not supposed to lock ourselves in a monastery and say I don't like anything that is from this world. Wir sollen uns nicht in ein Kloster einschließen und sagen, ich mag absolut nichts, was von dieser Welt then ist. You could only use what Christians have invented and what Christians made. Dann dürftest du nur das benutzen, was Christen erfinden und selbst herstellen. Look, schau. Maybe this will be a little shocker for you. Vielleicht ist das ein kleiner Schocker für dich. Hopefully. Hoffentlich. There are things that non-Christians have made, they are less worldly than many things that Christians have made. Es gibt Dinge, die Nicht-Christen produzieren, die weniger weltlich sind als Dinge, die Christen herstellen. Have you ever thought about that one? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Think about this. Denk darüber nach. So, world means the system of this world. Welt bedeutet das System dieser Welt. So, the system of this world is governed in a certain way. Das System dieser Welt wird auf eine bestimmte Weise regiert. Always by selfish motives and reasons. Immer von egoistischen Motiven und Gründen. The end always goes back to me. Das Ende führt immer zu mir zurück. So, I can create a good Christian content. Ich kann also einen guten christlichen Inhalt erstellen. I can create a Christian app. Ich kann ein christliches App entwickeln. If the motive behind is selfish and self-focused, wenn das Motiv dahinter egoistisch und selbstbezogen ist, then it's worldly. Dann ist es weltlich. Because that's how the system of this world functions. Denn so funktioniert das System dieser Welt. Now I can be a non-Christian who's not even saved. Ich könnte ein Nicht-Christ sein, nicht einmal gerettet. And I can create a technical equipment or I can create an app that will actually help people, and this is my true motive. Und kann ein technisches Gerät oder eine App entwickeln, die den Menschen wirklich hilft, wenn das mein wahres Motiv ist, then the world invention is more Christian than the Christian invention. Dann ist diese weltliche Erfindung mehr christlich als die eines Christen. You see what I'm saying? Verstehst du, was ich sage? So we've judged in such a religious way. Wir urteilen so religiös. So when I say don't be distracted by the things of this world. Wenn ich sage, lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken, it means we have to guard our hearts very carefully. Bedeutet das, dass wir unser Herz sehr sorgfältig hüten müssen? That our focus remains single-hearted on Jesus, the lover of us. Dass unser Fokus einzig und allein auf Jesus, unseren Liebhaber, gerichtet bleibt. And whatever distracts me from my passion, my pursuit of Jesus, that will become a danger. Dass alles, was mich von meiner Leidenschaft, meinem Verlangen nach Jesus ablenkt, zu einer Gefahr wird. And that then becomes a worldly thing, because in the world Jesus is not on the throne. Das wird dann eine weltliche Sache, denn in der Welt sitzt Jesus nicht auf dem Thron. I remember. Ich erinnere mich. Long time ago. Lange ist es her. Cell phone started to become popular. Als das Handy populär wurde. You know, I one time I was just spending time and reading my Bible. Ich war dabei, meine Bibel zu lesen. And my phone kept bzz, bzz, bzz, sending me messages, everybody. Mein Telefon machte ständig bzz, bzz, bzz. Ich erhielt Nachrichten von überall. So I was trying to read my Bible and then bzz, bzz, I looked at my phone, read the Bible, looked at my phone, read the Bible, looked at my phone. Ich versuchte meine Bibel zu lesen, bzz, bzz, bzz. Schaute auf mein Handy, las die Bibel, schaute auf mein Handy. I'm so upset. Ich wurde so wütend. And I said, Lord, I hate this stupid phone. Ich sagte, Herr, ich hasse dieses dumme Handy. And the Lord said, der Herr sagte, the phone is not stupid. Das Handy ist nicht dumm. How you use it is stupid. Wie du es benutzt, ist dumm. You're being distracted by something that you're supposed to use to serve you and serve the kingdom. Du lässt dich von etwas ablenken, das dir und dem Reich Gottes dienen soll. And then he gave me one of the biggest revelations. Dann gab er mir eine der größten Offenbarungen.